Denkst du, dass du ein Muslim bist, nur weil du Mohammed heißt? Oder du bist ein Muslim, nur weil du den Namen eines Sahabas trägst, Anas? Oder bist du nur ein Muslim, weil dein Name ein Name von einer Sura vom Koran ist, Yasin? Macht dich das zu einem Muslim? Du denkst von dir, du bist Muslim. Warum? Du gehst Wochenende feiern. Du machst Zina, du machst Unzucht mit Frauen. Du trinkst, du kiffst. Du hängst mit Leuten ab, die gar keinen Plan von der Religion haben. Vielleicht hängst du mit Leuten ab, die Kuffar sind, die Muschrik sind. Aber warum bist du ein Muslim? Weil du einmal in der Woche zu Jum'a, zu beten gehst. Und das machst du am besten 2 Rekka innerhalb einer Minute und dann bist du weg. Macht dich das zu einem Muslim? Du hast keine Ahnung, was dein Herr in seinem Buch dir erzählt. Du weißt gar nicht, welche Nachricht von deinem Herrn zu dir gekommen ist. Du weißt noch nicht mal, womit der Prophet Muhammad a.s.w. gekommen ist. Friede und Segen auf ihn. Du weißt gar nicht, was die Nachricht der Propheten sind. Wenn ich dich frage, womit sind alle Propheten gekommen, was antwortest du darauf? Wenn ich dich frage, würde ein Umar ibn Khattab heute leben, radiallahu anhu, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm zufrieden sein. Wenn er dich heute sehen würde in deinem Freundeskreis, würde er in dir einen Muslim sehen? Wenn er heute sehen würde, was für ein Ekel von Frauen neben dir halbnackt rumläuft, würde er von dir sagen, dass du ein Mann bist? Eventuell, dass du ein Muslim bist? Was macht dich zu einem Muslim? Bist du nur Muslim, weil du denkst, dass du in eine muslimische Familie geboren bist? Aber dich unterscheidet nichts von deinem Freund, der Kevin heißt und sich dem Christentum zuschreibt. Das Einzige, was dich von ihm unterscheidet, ist dein Name. Und das macht dich zu einem Muslim? Wirklich, glaubst du das? Nur weil dein Name muslimisch ist, heißt das, dass du bei Allah subhanahu wa ta'ala ein Muslim bist? Wie willst du ins Paradies kommen? Mit welcher Lebensweise? Du lebst das ganze Jahr lang so, wie du willst. Dich interessiert gar nichts. Und danach, wenn du in Ramadan fastest, bist du auf einmal, du hast Paradies sicher? Du hast Jannah sicher? Glaubst du das wirklich? Und was machst du nach erster Wochenende nach Ramadan? Gehst wieder trinken? Gehst wieder irgendwelche Drogen nehmen? Du bist sündig deinem Herrn gegenüber? So bist du Muslim? Wirklich? Wenn dich heute Nacht der Todesengel Malakul Maut holen würde, würde er wirklich zu dir so kommen, wie er zu einem Muslim kommt? Denkst du das wirklich? Was erklärt dein Herr in seinem Buch zu einem Muslim, weißt du das? Was musst du für Bedingungen erfüllen, damit du bei Allah subhanahu wa ta'ala ein Muslim bist, weißt du das? Nein, du weißt es nicht. Du hast gar keine Ahnung, was Islam bedeutet. Du hast nur von deinen Vorfahren gehört, dass du Muslim bist und damit bist du bei Allah subhanahu wa ta'ala Muslim.